Eines der wichtigsten Charakteristika im italienischen Wirtschaftswunder war die Migration. Die boomenden Industriestädte des Nordens zogen süditalienische Wanderarbeiter an. Etwa 1 Million Menschen übersiedelten in nur 5 Jahren, von 1958 bis 1963, aus dem Süden in andere Regionen. Auch Mafiosi wurden in den Jahrzehnten nach dem Krieg mobiler. Einige der amerikanischen Ganoven, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Vereinigten Staaten ausgewiesen worden waren, bauten sich als erste außerhalb der Mafia-Kernländer Sizilien, Kalabrien und Kampanien ihre Geschäfte auf. Vielen Norditalienern missfiel die Tatsache, dass Hunderttausende aus dem Süden zuzogen. Süditaliener, sagten sie, hätten zu viele Kinder und pflanzten Tomaten in der Badewanne. Nachrichten über Mafia-Verbrechen bzw. alle Verbrechen, die von Einwanderern begangen wurden, bestätigten diese Vorurteile. Die Mafia schien eine Art ethnisches Gebrechen zu sein, das jeden von da unten stolz, rachsüchtig, gewalttätig und unehrlich machte. In Wahrheit konnte man die Ausbreitung der Mafias nach Norden nicht den Migranten aus dem Süden anlasten. Mafiosi sind eine kleine Minderheit von Profiverbrechern, keine typischen Süditaliener. Dennoch schuf die Migration viele neue Gelegenheiten für Mafiosi, vor allem, wie die Blumenpflücker in Ligurien anschaulich zeigen, für die Gangmaster, die Migranten zwangen, für Niedriglöhne, schwarz und damit ohne gesetzlichen Schutz zu arbeiten. In den Jahren des italienischen Wirtschaftswunders und danach erweiterten und vervielfältigten sich solche kriminellen Möglichkeiten. Am förderlichsten für eine dauerhafte Kolonialisierung des Nordens durch die Mafia waren die kriminellen Möglichkeiten, die die Bauindustrie bot. Der bekannteste Fall ist der Wintersportort Bardonecchia im nördlichen Piemont, nur wenige Kilometer von der französischen Grenze entfernt. Nach Bardonecchia fahren die Einwohner Turins, Italiens Autostadt und eine der Hauptstädte des Wirtschaftswunders, zum Skilaufen. 1995 wurde der Gemeinderat in Bardonecchia, der erste Fall dieser Art in Norditalien, von der Zentralregierung in Rom aufgelöst, weil er von der Mafia unterwandert war. Interessanterweise war es die 'Ndrangheta, die in Bardonecchia Fuß gefasst hatte. Das Bauwesen ist äußerst anfällig für die rudimentärsten Methoden der Mafia. Gebäude und Straßen müssen immer irgendwo gebaut werden. Und in jedem Irgendwo können Mafiosi, indem sie kurzerhand Maschinen kaputtschlagen oder Arbeitskräfte einschüchtern, die Bauunternehmen zwingen, sich mit ihnen an einen Verhandlungstisch zu setzen. Und tragen diese Verhandlungen Früchte? Braucht ein Boss nicht sonderlich viel unternehmerischen Grips, um sich ein paar Kipper zu kaufen und eine Erdbewegungsfirma aufzubauen, die sich großzügig bereit erklärt, Nebenaufträge auszuführen, die an sie abgegeben werden. Leider haben es Mafiosi nicht schwer, Unternehmer von den Vorteilen zu überzeugen, die ihnen eine Freundschaft mit dem organisierten Verbrechen einbringen kann. Ein ehrlicher Unternehmer braucht nicht ausgesprochen geldgierig oder zynisch zu sein, um sich mit Mördern gemein zu machen. Es genügt, wenn er dazu neigt, sich über Vorschriften hinwegzusetzen, seine Arbeiter in bar zu bezahlen und die Bürokratie zu umgehen.